Deutschlandfunk Kultur Interview. Wenn Plan A nicht funktioniert, braucht man einen Plan B. Dieser Logik folgt die britische Politik heute. In gut 3 Stunden wird Theresa May dem Unterhaus einen neuen Vorschlag unterbreiten müssen, wie ein geordneter Brexit aussehen könnte. Christoph von Marschall ist bei mir, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel. Herr von Marschall, mir fehlt nicht die Fantasie, welche Lösung es da geben könnte. Aber mir fehlt allerdings mittlerweile die Fantasie, ob es für irgendeine dieser Lösungen in der britischen Politik eine Mehrheit geben könnte, eine Mehrheit, die sich darauf verständigt. Ist das eine Mission Impossible, dieser Plan B? Ja, aber dennoch nicht endlos. Der Eindruck ist völlig richtig. Wir haben im Moment für keine Lösung eine Mehrheit. Das britische Parlament, aber auch die britische Gesellschaft ist halt mehrfach gespalten. Es gibt weder eine absolute Mehrheit für den harten Brexit, noch für den verhandelten Brexit, noch für drinbleiben. Und im Moment bewegen wir uns sozusagen ständig in Umwegschleifen, bis in der Hoffnung, dass sich irgendwann mal die Erkenntnis durchsetzt, dass es eben doch nicht anders geht als mit einem geregelten Brexit. Also ich glaube, dass wir am Ende vieler, vieler Warteschleifen wieder da landen werden, wo das Parlament gerade abgelehnt hat, nämlich einen irgendwie gearteten, verhandelten Brexit. Mhm. Und der kann auch nicht so viel anders aussehen als der, der vor einer Woche abgelehnt worden ist. Aber diese Einsicht ist halt noch nicht ganz verbreitet. Da gibt es halt noch eine Menge Illusionen, was man noch nachverhandeln könnte. Und ich persönlich hoffe, dass die Europäische Union da hart bleibt und nicht irgendwelche Zugeständnisse macht, nur um des lieben Friedens willen, die uns nachher auf die Füße fallen. Okay, also ich verstehe Sie fast, glaube ich, so wie Theresa May auch diese Sache angeht. Den Zeitdruck wachsen lassen und am Ende landet man dann letztendlich wieder bei diesem ausgehandelten Kompromiss. Kann aber natürlich auch schiefgehen, kann natürlich auch so sein. Und dafür war die Mehrheit, die gegen Sie gestimmt hat, derart groß, dass, glaube ich, auch einiges dafür spricht, dass sich da nicht so viel bewegt. Jetzt sagen ja einige, das ist die Stunde des Parlaments. Das ist der Moment, in dem die Regierung nicht vorankommt, in dem sich also Parlamentarier über die Parteigrenzen hinweg zusammensetzen könnten. Und da wäre es ja eigentlich, ich habe das so gelernt, bei verschiedensten politischen Organisationen, man fängt mit dem weitestgehenden Antrag an und stimmt die langsam runter. Also man fängt an und sagt, Brexit ohne irgendeinen Deal, ohne irgendeinen Vertrag und landet dann möglicherweise bei der zweiten Frage ein zweites Referendum als weitgehend in die andere Richtung und kommt dann irgendwo in der Mitte raus. Na, mit dem zweiten Referendum, das ist sozusagen die deutsche Illusion. Es gibt in Großbritannien keine Mehrheit, die das will. Und aus ganz praktischen Gründen, was käme denn bei einem zweiten Referendum raus? Entweder es wird nochmal bestätigt, dass die raus wollen, gut, dann ist die Sache erledigt, aber dann haben wir nur Zeit verloren, wozu das Ganze, dann stehen wir wieder da, wo wir heute stehen. Und wenn es eine knappe Mehrheit für doch drinbleiben gäbe, dann würden die unterlegene Seite sagen, ja, jetzt haben wir ein zweites Referendum, dann wollen wir halt in 2 Jahren ein drittes Referendum. Mhm. Solange diese britische Gesellschaft so gespalten ist, kann man das über Referenden letzten Endes nicht lösen. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eigentlich doch eine Pro-EU-Mehrheit in Großbritannien gäbe. Die gibt es nicht, das sagen mir alle meine britischen Freunde. Je nachdem, wer am Referendum teilnimmt, kann das mal so ausgehen. Immer mit 1,5, 2% Unterschied. So werden wir das Problem nicht befriedet bekommen. Und letzten Endes müssen es die Briten entscheiden. Und wahrscheinlich wollen sie doch ein neues Verhältnis zu Europa, zum Kontinent und eben nicht drinbleiben. Also die Briten müssen von der Illusion los, dass sie noch wesentlich mehr bekommen könnten, als bisher ausgehandelt ist. Und wir hier auf dem Kontinent, glaube ich, sollten ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Hoffnung, dass das alles nochmal sich ändern könnte und die Briten doch drin bleiben. Es gibt eine Aussage von Tony Blair dieser Tage, der gesagt hat, wenn wir ehrlich sind, wir Briten haben wir eigentlich die letzten 50 Jahre unser Verhältnis zur europäischen Integration nicht wirklich geklärt. Jetzt ist es eben offensichtlich auf dem Tisch durch dieses Referendum. Sie haben vorhin gesagt und das jetzt nochmal bekräftigt, Europa musste hart bleiben. Es ist aber natürlich auch wiederum ein riskantes Spiel. Man könnte jetzt durch vielleicht das ein oder andere Zugeständnis in dieser oder jener Frage erreichen, dass die Gemäßigten, die Mittekräfte um Theresa May eine Mehrheit kriegen, wenn Europa sich ein wenig bewegt, wenn man bestimmte Dinge zulässt. Theresa May hat jetzt ins Spiel gebracht, das wird sie wahrscheinlich am Nachmittag vorstellen, ein direktes Abkommen zwischen Großbritannien und der Republik Irland, um beispielsweise offene Fragen oder Bedenken, was die Grenze angeht, auszuräumen. Wäre es nicht klug, wenn wir mal in Geschichtsbuchdimensionen denken, 20, 30, 40 Jahre zurückblicken und jetzt die Möglichkeit hätten, durch ein wenig Entgegenkommen in Brüssel dafür zu sorgen, dass Großbritannien nicht komplett auf Abwege gerät, sich da noch ein bisschen zu bewegen? Ja, aber wo soll denn dieses, in welchem Punkt soll es denn dieses Angebot geben, das erstens substanziell ist, zweitens keine Gefahr heraufbeschwört für die Europäische Union und drittens dann auch noch angenommen wird? Die Kernfrage, bei der wir im Moment sind, ist der sogenannte Backstop. Also die Frage, wird innerhalb Irlands, genau genommen zwischen der Republik Irland, die ein Mitglied der Europäischen Union ist, und Nordirland, was eine Provinz, die zu Großbritannien gehört und wo Jahrzehnte Bürgerkrieg herrschte. Dieser Bürgerkrieg ist damit beendet worden mit der Zusage, dass es nie mehr eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben wird. Das hat Großbritannien zugesagt. Der EU-Austritt ist nicht ein Schlupfloch, um diese Zusage loszuwerden. Wollen wir wirklich den Brexit um des lieben Friedens willen so verhandeln, dass wir riskieren, dass es wieder Bürgerkrieg in Irland gibt? Nein. Also dann ist die Einsicht, dann müssen die Briten mit einer Lösung kommen, einer praktischen Lösung, die sie übrigens gar nicht erst jetzt zugestehen. Die haben sie bereits in den Friedensverhandlungen zugestanden. Es ist allerdings sozusagen der Versuch, das wieder loszuwerden. Ja. Nicht? Es ist der Versuch, das wieder loszuwerden. Und dazu kann Europa nicht die Hand reichen. Erstens mal, denke ich, aus moralischen, politischen Gründen. Und ganz praktisch wird das auch nicht gehen, weil die Republik Irland ein Vetorecht hat. Die Republik Irland muss nur sagen, ihr könnt gerne nachverhandeln. Wir werden dann auf der europäischen Seite nicht dafür stimmen. Wir werden da unser Veto dagegen einlegen. Und dann platzt es doch wieder. Also ja, okay, das sind natürlich wirklich, das sind praktische Aspekte, die nicht unwichtig sind. Aber gleichzeitig sehe ich im Moment die Situation, dass aus einer Solidarität mit dem EU-Mitglied Irland heraus und diesen politischen Erwägungen möglicherweise ein größerer Schaden angerichtet wird, nämlich ein Großbritannien. Und jetzt komme ich mit einem Gedankenspiel, das der Historiker Timothy Garton-Ash eingebracht hat. Ein Großbritannien, das sich vielleicht in einer Situation findet, wie das Deutsche Reich, die Weimarer Republik nach dem Versailler Vertrag. Also in irgendeiner Form geschwächt, gedemütigt und möglicherweise auf kompletten Abwegen. Dann würden wir sagen, im Vergleich dazu wären hier oder da brennende Autos in Nordirland und an der Grenze vielleicht verzeihbar. Ja, aber für so schwach halte ich Großbritannien nicht, dass das nur wirklich in Weimarer Republik und Diktaturverrat Diktaturnähe geraten könnte, sondern es geht im Moment schlicht und einfach darum, dass man immer noch mal gewissen Träumen nachhängt und dann kommt halt der Realitätsschock, dass es so nicht geht und dann wird man halt einem Abkommen am Ende zustimmen müssen. Die Gefahr, dass wir Großbritannien so schlecht behandeln, die war am Anfang in der Tat da und das auch hier in Deutschland, nicht? Also wir waren ja hier in Deutschland so enttäuscht, dass viele Medien so einen Ton hatten, das machen die Briten falsch, dafür müssen sie bestraft werden. Das war ein völlig falsches Wort und eine völlig falsche politische Kategorie. Wenn die Briten sich trennen wollen, dann muss das sozusagen als Win-Win organisiert werden, dass am Ende sich niemand böse ist, denn wir brauchen die Briten ja weiter. Wir brauchen sie für die gemeinsame europäische Außenpolitik, wir brauchen sie für die Verteidigungspolitik. Ihren Liberalismus brauchen wir auch gerade wir Deutschen. Und deswegen in der Tat müssen diese Verhandlungen so geführt werden, dass nicht eine ganze Generation vergiftet wird. Aber über diesen Punkt sind wir Gott sei Dank hinweg. Ja, diese Stimmung war vor einem guten Jahr. In der britischen Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit wird gerade das jetzige Verhalten der Europäischen Union, der Europäischen Kommission allen voran, als genauso wahrgenommen. Sie wollen uns bestrafen. Nein, durch die Bank sehe ich das nicht so. Sondern letzten Endes haben wir verschiedene Lager, die unterschiedliche Ausgänge haben wollen in Großbritannien und die sich gegenseitig vorwerfen, dass sie entweder unrealistisch sind oder das Falsche wollen oder demokratische Entscheidungen nicht akzeptieren. Also es wird immer welche geben, die dieses Gefühl haben. Aber nach meinem Eindruck, soweit ich mit Engländern, Iren, Schotten und so weiter rede, ist nicht die herrschende Auffassung, dass im Moment die Europäer was ganz, ganz Fieses mit den Briten machen und dass das sozusagen entgleist, sondern es ist eigentlich mehr das Entsetzen über die innerbritische Unfähigkeit, zu einer politischen Lösung zu kommen. Die Einschätzung von Christoph von Marschall hier im Deutschlandfunk Kultur.